zum 56. Jahrestag des Beginns der Führung der Songun-Revolution durch Genossen Kim Jong-il brachte die Sozialistische Partei Rumäniens auf ihrer Internet-Homepage Tricolor einen Beitrag über seine unvergänglichen Verdienste um die Songun-Revolution.